Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich an und ich geb dir die Schuld, und der Nachbar von oben wird 110, Mann. Wenn wir uns doch lieben, warum tut es so weh? Ja, ah. Und wenn sie sagen, scheiß auf ihn, er hat einen Schaden. Du kannst mich alles fragen und ich zeig dir alle Karten. Du kannst dich auf mich verlassen, ich würde dich nie verlassen. Ja, ich bin da für dich, auch wenn dich alle hassen. Und ich würde mit dir alles teilen, auch wenn ich wenig habe. Aber das ist keine Liebe, das ist Ehrensache. Bitte dreh mich leicht und mich schreiben. Ja, ich weiß, dass du das alles scheiße findest, aber es bleibt bitte. Kein Plan, ich denke gerade an dich. Ich will zeigen, was ich fühle, doch ich kann's nicht. Doch du sollst wissen, ich hab keine böse Absicht. Deswegen schick ich diese Nachricht. Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich an und ich geb dir die Schuld, und der Nachbar von oben wird 110, Mann. Wenn wir uns doch lieben, warum tut es so weh? Bei uns ist ein bisschen anders, wir kennen uns seit dem Spielplatz. Nur wir zwei, damals schon im Jugendheim. Findest mich nicht komisch, weil ich ständig mit mir Krieg hab. Du liebst mich, obwohl ich es am wenigsten verdient hab. Mein Herz ist gebrochen und ich schreib's auf. Gläser fliegen, Türen knallen, wenn wir fallen und wir schreien laut. Deine Freundinnen, die hassen mich, denn ich häng besoffen in der Bar nächtelang und nimm die Kasse mit. Weil du die ganze Nacht wartest, wenn ich draußen bin. Rauche Kippen, saufe Gin, aus dem Augen, aus dem Sinn. Doch du sollst wissen, ich hab keine böse Absicht, deswegen schick ich diese Nachricht. Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Weil ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreibst mich an, ich geb dir die Schuld, und der Nachbar von oben wird 110, Mann. Wenn wir uns doch lieben, warum tut es so weh? Ich vermiss, wie wir waren, eben waren wir noch da. Und du lagst in meinem Arm. Was haben wir getan? Wir kommen nicht mehr klar. Warum ist es so hart? Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreibst mich an und ich geb dir die Schuld, und der Nachbar von oben wird 110, Mann. Wenn wir uns doch lieben, warum tut es so weh?